Hitradio Ohr. So, wie sieht's aus? Alle Startklar, verriegeln, wir starten. Vorsicht an der Fahrbahn und Chip, es geht los. Corona, alles klar, es geht los. Hebt die Arme nach oben. Ab geht's. In the mix. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Bei Peugeot landen Sie jetzt ganz easy einen Volltreffer. Mit dem Easy Drive Paket für alle Peugeot-Modelle. Garantieverlängerung, Haftpflicht, Vollkasko sowie Wartungs- und Verschleißkosten. Alles inklusive. Einfach Wunschbausteine wählen und Rate selbst berechnen unter www.peugeot.de oder bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. So, und hier ist unsere neue Küche. Wow, die sieht ja toll aus. Man könnte fast meinen, es ist eine Küche von Sastalla. Es ist eine Küche von Sastalla. Tja, Küchen von Sastalla sehen nicht nur gut aus, sie überraschen immer wieder aufs Neue. Sastalla in Appenweier und die Küche passt. Die Menschen sind begeistert, die Presse ist fasziniert und das Geheimnis ihres Lächelns ist endlich gelüftet. Sie ist Patientin bei der Zahnarztpraxis Alois Bieler in Lahr. Ästhetische Zahnheilkunde, modernstes Bleaching und einer Prophylaxe vom Feinsten. www.zahnarztpraxisbieler.de. Hit Radio Im Moment werden die Radioeinschaltquoten ermittelt. Marktforschungsinstitute rufen überall in der Ortenau und im Kinzigtal an und fragen Sie, welchen Radiosender Sie hören. Wir von Hitradio Ohr haben eine Bitte. Wenn bei Ihnen das Telefon klingelt, unterstützen Sie die Arbeit der Interviewer und nehmen Sie sich einen Moment Zeit für die Umfrage. Danke, danke. Hitradio Ohr. Ja, wäre ich ein Huhn, dann würde ich eines tun. Ich ging beim Legen nur ans Werk in Baden-Württemberg. Drum achten Sie beim Kauf von Eiern immer drauf, dass auf der Schachtel und dem Ei 08 geschrieben sei. Jawohl, wie kommt die 8 auf das Ei? Die Nudel in die Tüte. Wer es wissen will, der kommt bei uns vorbei. Am 15. und 16. September von 11 bis 18 Uhr. Kommen, essen, trinken, schauen, staunen. Wir freuen uns. Ihre Familie. Vom Geflügelhof Zapf in Gengenbach. Rüsselsheim. Die Opel-Aktionsmodelle gibt's jetzt mit Preisen zum Abfahren. Zum Beispiel der Opel Astra. Sieger im Dekra-Qualitätsreport 2012. Mit MP3-Radio, Klimaanlage und Zentralverriegelung schon ab 13.990 Euro. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Jetzt live bei allen teilnehmenden Opel-Partnern oder unter opel.de. Opel. Wir leben Autos. Jedes Jahr gibt es hunderte neue Parfums, unzählige neue Mode, Schmuck, Accessoires, tausende neue Dessous und massenhaft neue Kosmetikprodukte. Aber keine Sorge, denn gemeinsam finden wir die Schönheitsprodukte, die zu Ihnen passen. Parfümerie Weber, Kompetenz für Ihre Schönheit seit 111 Jahren in Offenburg direkt an der Hauptstraße. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Die Opel-Aktionsmodelle Corsa, Astra und Meriva mit Preisen zum Abfahren. Schwerkraftsystem schalten. Schwerkraft geschaltet. Luftdruck aktivieren. Luftsysteme aktiviert. Kontrolle 4. Alle Systeme aktiviert. Kontrolle 4 steht, alle Abwehrsysteme schalten. Kraftfeld schalten. Hallo Nachtschwimmer, alles klar? Hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Jeder kennt ihn. Ist ja fabelhaft. Jeder mag ihn. Er ist eben ein komischer Vogel. Wir haben ihn. Alles in den Startlöchern? Entzückend. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down. And I'd like to take a minute, just sit right there. I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Born and raised on the playground is where I spent most of my days. Chilling out, maxing, relaxing, all cool and all, shooting some b-ball outside of the school. When a couple of guys who were up to no good started making trouble in my neighborhood. I got in one little fight and my mom got scared and said, "You're moving with your auntie and uncle in Bel-Air." I begged and pleaded with her day after day, but she packed my suitcase and sent me on my way. She gave me a kiss and then she gave me my ticket. I put my Walkman on and said, "I might as well kick it." First class, yo, this is bad. Drinking orange juice out of a champagne glass. Is this what the people of Bel-Air live like? Ooh, this might be alright. But wait, I hear the prissy bourgeois and all that. Is this the type of place that they just send this cool cat? I don't think so. I'll see when I get there. I hope they're prepared for the Prince of Bel-Air. hört sich cool an. Power Radio. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of another 60 minutes of your favorite music. More music. Welcome nach Drummer. On radio. And because hier geht's wieder ins Wochenende. Und wir haben ein schönes Wetter. This is the beat, come on, come on. Mann, sau heiß ist, Sonne brennt, ein Frischzapf, den machst im Radio, da macht's erst einen Spaß. Schau mal, hier geht's ins Wochenende. Mega, immer voller Power. 80er, 90er Spezials wieder. Und weitere interessante Stücke. Back to back, beat to beat. Come on, DJ, hit me with another track. Hitradio Uhr, mein Radio. Today's hit music, Lemon Radio. No! Sie sagt, sie würde gern ans Meer, mal wieder weg von hier. Ist egal wohin, einfach weit, weit weg und der Stress bleibt hier. Und am besten gleich. Sie sagt, man, ich hätte gern Zeit, wenn ich's gern reich. Ich bin nur so viel, dass es stressfrei reicht. Denn verdammt, man, ich wär gern frei. Sie will nach London, Paris, einfach raus in die Welt und mal. Und jeder Club spielt ihr Lieblingslied, sie will nie wieder high. Und sie glaubt fest dran, aber schaut mich an, sagt, was ist mit dir? Sagt, hast du einen Wunsch? Ich sag, nee, eigentlich ist alles cool, Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu, ich will nie wieder weg, denn ist cool. Ja, ich weiß, es gibt dir, was mir gefällt. Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu, ich will nie wieder weg, denn ist cool. Ja, ich weiß, es gibt dir, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste, Beste. Was bringt mir das Geld, wenn ich dich nicht seh? Und jedes Mal, wenn du mich dann ansiehst, bleibt meine Welt kurz stehen. Und ich weiß ganz genau, dass du dich gerade fragst, ob das mit uns geht. Kaum bin ich da, muss ich weg, doch versprech dir jetzt und bald wieder da, yeah. Ich bin in London, Paris, Mann, ich glaub, ich bin jetzt ein Star, yeah. Nein, ich denk nicht nach, sondern mach nur, was ich mag, yeah.

Hallo, Peggy Bundy, grüß dich hier. Hier kriegst du einen Strauß Blumen von mir. Wirklich, Charlie? Das ist so lieb von dir. Ja, von deinem Mann bekommst du ja keine Blumen, oder? Mein Mann ist ein Idiot. Das hast du mir schon gewöhnt. Hallo, Nachtschwärmer. Hallo, Elf. Ich bin so deprimiert. Willkommen in Bundyland, dem deprimierendsten Platz auf Erden. Ja. Here is a complete disc jockey show with Siding Radio. When I play a dope melody, anything less than the best is a felony. Love it or leave it, you better gain weight. You better hit bulls out of kid, don't play. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook while my DJ revolves it. The point, no faking. Cooking MCs like a pound of bacon. Burning them, getting quick and nimble. I go crazy when I hear a cymbal and a hi-hat with a souped-up tempo. I'm on a roll, it's time to go solo. Rolling in my 5.0 with my ragtop down so my hair can roll. The girl is on standby waiting just to say hi. No, I just drove by, kept on pursuing to the next stop. I bust a left and I'm heading to the next block. The block was dead, yo, so I continue to A1A. Girls were hot, wearing less than bikinis. Rock men, lovers, driving Lamborghinis. Jealous. Cause I'm out getting mine. Shade with the gauge and vanilla with a nine. Ready for the chumps on the wall. The chumps acting numb because I'm full of eight ball. Gunshots ranged out like a bell. I grabbed my nine, all I heard was shells. Falling on the concrete real fast. Jumped in my car, slammed on the gas. Bumper to bumper, the avenue's packed. I'm trying to get a rubber, but the jack is jacked. Police on the scene, you know what I mean? They passed me up, can run it all the dope means. If there was a problem, yo, I'll solve it. Check out the hook on my DJ repository. Word to your mother. Okay, wir fangen ganz normal an, die doofe Witze-Ecke. Die spielt sich im Kinzigtal ab. Ein kleiner Bauernspruch. Streichelt beim Melken der Bauer die Kuh, gibt sie noch einen Liter dazu. Ja, hoffentlich ist das so. Know it. Okay, Blondie hat sich schon seit längerer Zeit die Haare dunkel gefärbt, weil sie einfach die Blondinenwitze satt hat. Sie geht im Kinzigtal spazieren, trifft auf einen Schäfer mit seiner Herde und fragt, nachdem sie ein bisschen ins Gespräch mit ihm gekommen ist, du, wenn ich genau die Zahl deiner Schafe errate, schenkst du mir dann eines, so ein Schaf? Ja, sag ich, das mache ich, sagt der Schäfer. Sie blickt über die Schafherde und sagt, es sind genau 327 Schafe. Der Schäfer ist baff. Ah, das stimmt, genau. Ja, sag mal, das gibt's ja nicht. Also gut, nimm dir dein Schaf und geh. Ich muss das einhalten, diese Wette. Gut, sie packt's. Da ruft ihr der Schäfer nach. Hey, und wenn ich dir deine Originalhaarfarbe sagen kann, bekomme ich dann meinen Schäferhund wieder zurück? Die hat den Schäferhund gepackt. Ice Ice Baby. Den Witz muss ich mir aufschreiben. Oh nein. Das ist ein blöder Witz. Ist stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Planet zur Vernichtung in Reichweite. Gibt es irgendeinen Grund, warum wir die Erde verschonen sollten? Radio O. Dein Extremprogramm. Die größte Action nur für dich. ...19:35 mit Power ins Wochenende. On the floor, ja genau. Ja, hier ist der Start ins Wochenende. Und ich sage hallo, wer sich noch zugeschaltet hat. Oh, jetzt gehe ich mal ganz, ganz weit zurück in der Zeit. Kennt noch jemand Creedence Clearwater Revival? Ja? Und Janis Joplin? Ja, super, dann haben wir das ja. Freitagabend.

Ja, die Immortals. Ultimate Warlord Remix. 19.45 Uhr. Macht schon mal ziemlich kurz zurück zur Werbung. Ja. Wir unterbrechen diese Sendung und steigern damit die dramatische Spannung. Man kann nämlich alles haben. Doch, alles. Bloß nicht langweilig. Too late. Sure. Mein Boss meint, der da wäre genau der Richtige für den Job. Hat immer ein Auge auf Ladung und Werkzeug. Was du ihm anvertraust, liefert er sicher ab. Und wissen Sie was? Diesmal hat mein Boss sogar recht. Die neuen Peugeot Avantage Plus Transporter mit Ladungssicherungspaket von Sortimo. Sparen Sie zusätzlich bis zu 2480 Euro bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Im High-Class FKK Club Rubin in Offenburg sind Aktionswochen. Täglich von 15 bis 19 Uhr nur 30 Euro Eintritt. Danach nur 40 Euro. Der weiteste Weg lohnt sich. Unsere Top-Girls erwarten dich. Mehr unter clubrubin.com. Maintenant seulement 30 Euro d'entrée au Club Nudiste Rubin Offenburg. Info clubrubin.com. Komm, wir gehen noch tanzen, so richtig wild bis in die Puppen und dann gehen wir noch... Alter, hast du schon wieder zu viel Cola getrunken? Ach Uschi, war doch im Angebot. Was? Nur morgen bei Netto-Marken-Discount Coca-Cola, die 2-Liter-Flasche für nur 1,11 Euro plus Pfand. Und helle Tafeltrauben, der 2-Kilo-Karton für nur 2,49 Euro. Netto-Marken-Discount. Maximum Clubbing, die Radioshow live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Pink is back. Und Sie sind live dabei. Hit Radio Ohr bringt Sie zum Live-Album Lounge Event. 14. September, Zirkus Krone München. The Truth About Love. Ab 10. September Radio an und exklusive Tickets gewinnen. Auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Dankbar sein für Glück, Gesundheit und Talente. Sie wollen anderen Menschen etwas von ihrem Glück abgeben? Sie haben Spaß an aktiver Freizeitgestaltung mit Menschen, die sich über ihre Hilfe freuen? Warum kennen wir sie dann noch nicht? Kommen Sie ehrenamtlich ins Team der Lebenshilfe Offenburg-Oberkirch. Im Web lebenshilfe-offenburg.de. Wir brauchen und freuen uns auf Menschen wie Sie. Boah, tanken nervt. Aber mit Dieseler macht's mir wieder Spaß. Hitradio Ohr sagt Dankeschön und schickt Dieseler wieder auf große Tankstellentour. Wir tauschen 40.000 Liter Sprit in Orbitz um, damit Sie nach Herzenslust tanken, shoppen und schlemmen können. Ab dem 10. September auch an einer Tankstelle in Ihrer Nähe. Wir sehen uns an der Tanke. Eure Dieseler. Mann, neulich habe ich ein anständiges Werkzeug gebraucht. Ich habe es im Baumarkt gesucht, aber nichts gefunden. Da hat mir der Verkäufer einen Tipp gegeben. Asal, Baubeschlag in Offenburg im Drachenacker. Und da habe ich dann genau das gefunden, was ich wollte. Werkzeug in Profiqualität. Tja, wer clever ist, kommt gleich zu uns. www.asal-baubeschlag.de. Technologie für alle. Der Citroën Berlingo Multispace Cool & Sound inklusive Klimaanlage und CD-Soundsystem. Jetzt schon ab 13.490 Euro. Entdecken Sie auch viele weitere Technologie-Highlights mit attraktiven Angeboten bei den Citroën Techno Days. Bis Ende Oktober bei teilnehmenden Händlern. Citroën. Kreativtechnologie. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute geht's wieder los. Eigentlich schon gestern, donnerstags ist auch geöffnet. Ja, heute ist im Codex die letzte Schaumparty dieses Jahr. Das Wetter passt ja original dazu. Der letzte heiße Sommertag. Einlass auch in Bikini und Badehose. Wow! Heute Abend um ab 23 Uhr die Live-Übertragung. Hier über Hit Radio, ganz klar. Hey, ja, ja, ja. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, Pflaumenfest, Zwetschgenfest, Afterparty. Genau, nach der Party ist vor der Party. Und jeder, der eine Pflaume oder Zwetschge mitbringt, bekommt 5 Euro Freiverzehr. Maximal 3 Stück. Allerdings nur, sonst bringen die körbeweise die Digger damit. Ja? Yay! Ein Hauch von Ibiza bringen die LED-Stelzenläufer und die Hot Go-Go Girls in der Nacht. Die Nacht zum Kochen. Morgen Samstag im Codex. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Ladies and gentlemen, the show is about to begin. Spezial Bootleg. Wir haben 19.55 Uhr gleich, kurz vor 20 Uhr. Wir laufen uns langsam warm, Nachtschwärmer. Elvis, wie sieht's bei dir aus? Was macht die Stimmung? Also, wer macht mit? Der Bandi-Kampf ruft, ja? Okay. Charlie, komm. Was ist denn? Brothers and sisters! What's going on? El Bandi is in the house. Jetzt der Bandi-Kampf ruft. Okay, ich mach mit. Fun. Da blitzt es in den Boxen. Chuck, chuck, chuck, chuck. Shake your booty. Shaggy Booty. El, was ist denn schon wieder? Du bist wieder eingeschnappt. Hat vorher wieder zwei Packungen Sixpacks geholt und hat wieder kein Geld mehr. Wie kommt das? Weil die beschissen haben, deswegen. Ja, wir liegen am Strand. Der Arsch ist braun gebrannt und Tequila ist dabei. Wilde Sauferei. Ja, wir liegen am Strand. Die Zähne. Ja, heute werde ich wahrscheinlich zum letzten Mal die Sommer-Jingles abfahren, ne? Verschwitzt, verschmitzt und schwer in Fahrt. Die soll jetzt mal die Sau rauslassen. Bau, bau, bau. Die Sonne scheint heute die ganze Nacht. Hängt tausend Zettel in die Nachbarschaft. Wenn's heute lauter wird, dann tut's uns leid. Komm vorbei und alles andere kommt dann von allein. Wie's geht, denn es geht schon von allein. Keiner fragt wohin, keiner fragt wie lang, keiner fragt mit wem, denn es geht schon von allein. Die Erde dreht sich von allein, der Arsch bewegt sich von allein, die Gläser füllen sich von allein, alles geht heute von allein. Deutschland tanzt von allein, jeder kann von allein, denk nicht nach, lass es sein, denn alles geht heute von allein. Was sagt ihr dazu? Wir und Marcia Canela. Alle Leute strahlen, es fühlt sich so gut an. Uns gehören die Straßen, wir machen voll Alarm. Deine Fahne in die Luft, hey. Deine Fahne in die Luft. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Keiner fragt wieso, keiner fragt warum, keiner fragt wie es geht, denn es geht schon von allein. Keiner fragt wohin, keiner fragt wie lang, keiner fragt mit wem. Schon von allein. Die Erde dreht sich von allein. Der Arsch bewegt sich von allein. Die Gläser füllen sich von allein. Alles geht euch von allein. Deutschland tanzt von allein. Jeder kann von allein. Denk nicht nach. Lass es sein, denn alles geht euch von allein. Von allein. Ja, ihr seid vollkommen richtig. Hier geht's ins Wochenende. Heute gibt's mal wieder diese Wahnsinnshow. Charlie ist wieder im Radio. I keep looking for some. nur göttlich, hä? Cathy Gould und David Guetta. 20 Uhr 5. Hier geht's ins Wochenende. Yeah. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. With the roof up over our heads. treat you right. I wanna love you. Every day and every night we'll be together. Kennst du noch einen Witz? Ja. Zwei Brüder sitzen auf der Couch. Einer von ihnen sagt, kennst du einen neuen Witz? Und der andere, und jetzt Achtung, der andere zündet ihn einfach an. Dankeschön, Charlie Harper. Showtime, noch steiler. Oh mein Gott. Noch schneller. Wie alle. Jetzt kommt. Oh, meine geballte Ladung Power. Sympathisch. Gut. Was ist das? Ahora digo, ataca bro, ataca yo, el mío también. Que te gusta a ti, mami. Tacta, tacata, tacata, bro. Ja, tacata, tacata. Ja, das dürfte einer der meistgespielten Titel sein. Der spezielle nicht, das ist ein Nachtrammer-Spezial. Mashup. Willkommen, wer sich noch zugeschaltet hat. Ihr seid vollkommen richtig. So Leute, bleibt dran, denn nach der Werbung geht's weiter.

can leave your digits and get a bus. You can let me know what it do, what it does. Wanna grab a drink, wanna go for a walk. Meet up in the morning, or stay till the dark. If you're down for a joyride, I can get wheels. Or you wanna hit the city and shop some heels. Lady, I'll be down to share some quality time. I'm ready for whatever, only you draw the line. You took your time with the call, I took no time with the fall. You gave me nothing at all, but still you're in my way. I beg and borrow and steal, at first sight and it's real. I didn't know I would feel it, but it's in my way. Your stare was holding, ripped jeans, skin was showing. Come here, get cozy. You can ask anything, be nosy. Sipping on the rosé, I get talkative. We're not together, but we can just walk as if hand in hand. Hard to look right at the beach. Girl, just whatever you're into. Let's go, come on. Zu fassen, so verschwendet man seinen Freitagabend. Was ist die gute Nachricht? Ich bin völlig zu. Ladies and gentlemen, welcome. This is the sound of R-A-B-O. My heart skipped, skipped, skipped, skipped, skipped, skips a beat. Oliver Kühler, willst du Kicks? Yeah. I can't see. Power Radio. It's time to get busy. Here I go again. Gesang so mir Crow das Genie, denn er float wieder wie dieser Hover und außerdem baut er die Beats, es ist easy, easy. Easy, easy. Und dieser Typ hier vergleicht sich mit Jay-Z und scheißt auf die Blazy, denn ich häng ab mit Rockstars genauso wie AZ. Easy, easy. Easy, easy. Ich chill im Bett mit ner Chick, die sieht aus wie die Sis von Dior. Seh doch eigentlich, geb ich nen Fick auf Frauen wie easy, easy. Easy, easy. Easy, easy. Gib ich nen Tick auf Frauen wie easy. Doch wenn sie plötzlich so ein kleines Ding zeigt, du eigentlich schon weißt, der zweite Strich heißt, es ist aus und vorbei, bleib easy. Lass das Sound deiner Police easy. Lass das Sound deiner Beast. Und wenn sie heiraten will und nach drei Tagen chillen schon dein ganzes Haus und deine Leihwagen will, erst easy. Lass das Sound deiner Police easy. Lass das Sound deiner Beast. Doch jetzt würde ich mich nicht trauen, Mann, das weiß ich genau, denn davor hau ich ab und sing Runaway, wie kann easy. Lass das Sound deiner Police easy. Und dann lauf ich, wohin ist noch offen am besten? Nur weit, weit weg, vielleicht Washington. Easy, easy, easy, easy. Und diese Frau war verrückt, denn sie hat mich erdrückt. Schreit, Bro, komm zurück, doch ich schlüpf gerade in die Air. Easy, easy. Mach den iPod an und alles, was ich höre, ist. Okay. Okay. Die doofe Witze-Ecke. Sie zu ihm: Schatz, würdest du mit einer anderen schlafen, wenn ich gestorben bin? Er: Dafür musst du gar nicht extra sterben. Das ist ja nett. Ja, die Frau Huber, Ruhe, die hat nämlich noch einen. Frau Huber aus Oberkirch hat Drillinge bekommen. Der 7-jährige Bruder wird gefragt, wie sie heißen. Ja, so wie ich Papi verstanden habe, Himmel, Arsch und Zwirn. Ja, drei auf einmal. Ja, hier ist der Power ins Wochenende. Bang! Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back to life. Hands up, yeah, suddenly we all got our hands up. No control of my body, ain't I seen you before? I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Baby, tonight. Tomorrow, that's just right now, now, now, now, now, now, now. Gonna set the roof on fire, gonna burn this motherfucker down, down, down, down, down, down, down. Hands up, when the music drops, we both put our hands up. Put your hands on my body, swear I've seen you before. I think I remember those eyes, eyes, eyes, eyes, eyes, eyes. Like T.O., that's how we roll. My life is a movie and you just T.V.O. Mommy got me switching like a dreadlock. She don't wrestle, but I got her in a headlock. Yeah, but never do make a bedrock. Mommy on fire, red hot. Bada bing, bada boom. Mr. Worldwide as I step in the room. I'm a hustler, baby, but that you know. And tonight is just me and you. Baby, tonight, the DJ girl is falling in love again. Worldwide, yeah, let's take over, yeah, the world. Yeah, baby, tonight. DJ God is falling in love. Let go, falling in love. Oh, oh. Dance, dance like it's the last night of your life. Wahnsinn, ja? Da ist wieder alles drin. Usher, Pitbull, Timberland, Cat Perry. Wahnsinn. Das ist ein richtig gepflegtes Mashup. Genau nach Tremor. Und alle, die noch dort dabei sind oder sich zugeschaltet haben, willkommen! Alles okay, bei uns am Baggersee, alles im Lot, nur mit zwei im Yummy-Boot. Alles okay, alles okay am Baggersee? Bei diesem Wetter, ganz klar! Aus dem Weg, jetzt kommt die Stadtreinigung! Und jetzt, Ladies und Gentlemen, eine arme Seele auf dem absteigenden Ast ihrer Karriere. Ich darf um Ihr Gehör bitten. Die Schulfes ist abgelaufen. Die jeden Freitag der Action-Faktor. Yeah, yeah. Did it again. And this time, I'ma make you scream. Yeah, man. I see you over there, so hypnotic. Thinking about what I do to that body. I get you like, ooh, baby, baby. Drink in my hand, but I'm wasted. Oh,

Connection complete. Ja, heute Abend. Immer donnerstags, freitags, samstags ist das Codex geöffnet. Heute Abend ist die vierte und letzte Schaumparty in diesem Jahr. Und das Wetter passt ja optimal. He? Genau. Einlass auch in Bikini und Badehose lese ich da. Ja, was denn? Bah, bah. Und ab 23 Uhr die Live-Übertragung direkt aus dem Klo. Ja, super. Aber wer nicht auf Schaum steht, ist genug Platz da. Der muss sich unbedingt mit dem Schaum beschäftigen. Ganz klar, ja. Da, da. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen und auch eigentlich schon heute Pflaumenfest Afterparty. Zwetschgenfest, Pflaumenfest, was auch immer. Morgen nach der Party ist vor der Party. Ihr bekommt morgen für jede Pflaume oder Zwetschge 5 Euro Freiverzehr. Bis 0 Uhr, aber maximal 3 Stück. Das ist ja verständlich, sonst bringen manche ganze Körbe voll mit. Das hätte ich sehen wollen. Also maximal 3 Stück bis 24 Uhr. Und die Ibiza Hot Goggles sind auch da. Mehr Infos unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Now. Jetzt geht's los, 90er Spezial. 90er Spezial. Jetzt geht's los, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Also viel Spaß. Sound der 90er. ja, da war jetzt bisher alles drin oder ziemlich viel von den 90ern. Eyes MC, Alpha 65, Chican, Gigi D'Agostino und so weiter. Das sagen wir, machen wir in der nächsten Stunde nach dem zweiten Werbeblock nochmal zu einer 90er-Session. Hä? Okay? Ja. Hier ist der Freitag, hier geht's ins Wochenende. Ein starkes Programm und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Hier auf Maximum, auf Maximum. 1, 2, 3, together. Hitradio Ohr. Hitradio Ohr, einfach näher dran. Einfach näher dran. Alten Tagen als Mashup. Spitzenmäßig. Das war ja Frank Farians Truppe, hä? Aber hallo, wen haben wir denn da? Jetzt kommt der grelle Wahnsinn. Wer stinkt hier nach Knoblauch? Charlie. Wahrscheinlich nicht von dieser Welt. Trying to smile, but the air is so heavy inside. helium balloon. Looks like I'ma be up for a minute. Such a beautiful feeling, isn't it? Yep. When your body is so plateau on a level that just feels so inferior. Now don't you leave me. Now don't you leave me. Now don't you leave me. Come on, come on. Now don't you leave me. Now don't you leave me. Now don't you leave me. Come on, come on. It's a fool. Zum Bananarama, haben wir es erkannt? Und Taya Cruz. Hey! 21:06. Sommer macht einfach Spaß. Heute scheint die Sonne wieder wie gemalt. Ja, das Wetter müssen wir ausnutzen am Schwimmen. Okay. Bei uns am Baggersee. Alles im Lot. Nur mit zwei. Wir machen das Programm, das euch gefällt. Hier ist schon was. Hey, du da! Wieso hast du mich nicht als Freund bestätigt? Und schon habe ich Halluzinationen. Hilfe und Support. Möchten Sie das Programm starten? Jawohl! Ich würde gerne ans Meer. Mal wieder weg von hier. Egal wohin, einfach weit, weit weg und der Stress bleibt hier. Und am besten gleich. Sie sagt, man, ich hätte gern Zeit, wenn ich gern reich. Ich will nur so viel, dass es stressfrei reicht. Denn verdammt, man, ich wär gern frei. Sie will nach London, Paris, einfach raus in die Welt und malen. Und jeder Club spielt ihr Lieblingslied, sie will nie wieder heim. Und sie glaubt fest dran, aber schaut mich an, sagt, was ist mit dir? Sag, hast du einen Wunsch? Ich sag, nee, eigentlich ist alles cool, denn Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ey, vergiss mal den Rest und hör zu. Wieder da, yeah. Ich bin in London, Paris, Mann, ich glaub, ich bin jetzt ein Star, yeah. Nein, ich denk nicht nach, sondern mach nur, was ich mag, yeah. Denn diese Welt ist geil, jeder Tag zur Zeit macht Spaß. Und es ist wahr, es gibt viel, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn das ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Und Baby, glaub mir, das Beste bist du. Ich vergiss mal den Rest und hör zu. Ich will nie wieder weg, denn das ist cool. Ja, ich weiß, es gibt viel, was mir gefällt. Baby, na, was sagt ihr dazu? Absolute Spitze, ja? Das sind Remix und Mashups, wie ihr sie sonst nirgends hört. Here is a complete disc jockey show with Siding Radio.

Sag ja zu Deutschlands Markt- und Sozialforschung. Mehr unter deutschemarktforscher.de. Es war einst ein Ritter, der auszog, Drachen zu töten, Jungfrauen zu retten und Königreiche zu erobern. Und nach vollbrachter Tat zog er sich zurück, um zu entspannen. FKK Club Lancelot in Offenburg-Elgersweier, Industriestraße. fkk-lancelot.de. 28 sexy t'attendent tous les jours au Club Lancelot. Offenburg, zone industrielle Elgersweier. Sur internet, clublancelot.de. FKK Club Lancelot. Mouah. Boah, tanken nervt. Aber mit Dieseler macht's mir wieder Spaß. Hitradio Ohr sagt Dankeschön und schickt Dieseler wieder auf große Tankstellentour. Wir tauschen 40.000 Liter Sprit in Orbits um, damit Sie nach Herzenslust tanken, shoppen und schlemmen können. Ab dem 10. September auch an einer Tankstelle in Ihrer Nähe. Wir sehen uns an der Tanke. Eure Dieseler. Was heißt hier Spaniensblüten? Die müssten mal meinen Garten sehen. Neugestaltung, Pflege, Dachbegrünung, Teich, die Bäume, Sträucher, Beete, zauberhafte Blumen. Alles von Pflanzenzentrum Rösch in Aachen. Für blühende Gärten. Pflanzenzentrum Rösch. Aachen direkt an der A5. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute ist wieder Power im Codex in Aachen. Ich fieber auch schon mit. Heute ist die vierte und letzte Schaumparty in diesem Jahr. Und das Wetter passt ja optimal. Einlass auch Bikini, in Bikini und Badehose, ganz klar. Einlass 22 Uhr, Formular gültig, klar. Codex Club in Aachen. Morgen Samstag, Pflaumen- und Zwetschgenfest Afterparty. Bühl ist ja das Zwetschgenfest und da ist im Codex die Afterparty ganz klar. Nach der Party ist nämlich vor der Party. Ja. Und dass das interessant wird, pro mitgebrachter Pflaume oder Zwetschge 5 Euro Freiverzehr, maximal 3 Stück. Bis 24 Uhr ist das gültig. Und Ibiza Gogos sind auch wieder da. Wunderbar. Ich denke, die werden auch das Bühler-Zwetschgenfest tagsüber unsicher machen. Ganz klar. Und Donnerstag ist das Codex auch geöffnet. Hey, ja. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Let's get ready to rumble! Oh my God. Hier geht's powermäßig ins Wochenende. Seid ihr noch dabei, Nachtschwärmer? Hey! Oh yeah! Oh yeah. Yes, I'm evil and you're getting 2 thumbs up. You had enough of 2 hand touch. You want it. Nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Sweatin', baby, sweat, baby, sex is a Texas drought. Me and you do the kind of stuff that only Prince would sing about. So put your hands down my pants, and I'll bet you'll feel nuts. Yes, I'm Cisco, yes, I'm Ebert, and you're getting two thumbs up. You had enough of two-hand touch, you want it rough, you're out of bounds. I want you smothered, want you covered, like my waffle house hash browns. Coming quicker than FedEx, never reaching apex, just like Coca Cola. Stop, you are inclined to make me rise an hour early, just like daylight savings time. Do it now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it again now. You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel. Do it now. Wahnsinn, ne? 21.26 Uhr, kurz vor halb 10. Oh, ich bin wieder in Diskussionen verwickelt mit meinem Freund und größten Damenschuhverkäufer aller Zeiten. Ich wollte ja die Kellinger mitnehmen ins Codex. Aber er wehrt sich noch. Wie kommt es, dass du so einen Schuppen kennst? Das geht dich nichts an, ja. Aber ich könnte ja die Kelly mitnehmen. Komm, lass sie mitgehen. Ich meine, auf Partys wirst du ja nicht eingeladen. Doch, doch, ich werde eingeladen. Komm, lass sie mitgehen. Sie ist dumm wie die Nacht, aber ich würde für sie töten. Und mit dir fange ich an. Danke. This is the best radio station of this 45. Could be a number one. Radio on. On your maximum music radio station. FM. Einfach näher dran. Thank you. song for the broken hearted. No silent prayer for faith departed. I ain't gonna be just a face in the crowd. You're gonna hear my voice when I shout it out. It's my life. Huh? Komm, Schuhfach, vergeht weg, lass mich. Oh, du nervst mich hier. Ich bin Bundy. Oh, Al Bundy. Ja, wir sind gerade hier bei Charlie. Na und ihr? Wo seid ihr, Dumpfbacken? Ich hoffe doch vom Radio. Hey, Nachtschwärmer. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Oh, shut up. Radio. DJ. Llamado al 16. Este número está siendo ocupado. Por favor, inténtelo más tarde. No tenemos mucho tiempo. ¡Vamos! ¡Bolero! Record, let's begin. Energizer. Tag team, back again. Check it, record, let's begin. Das war jetzt unter anderem für den Steiner Michael aus Holzgerlingen. Er hat sich der Energizer gewünscht. Schöne Grüße darüber. Immer so am Halbrum die doofe Witzecke. Das brauchen wir Nachtschwärmer. Drei Dolmetscherinnen wollen eine internationale Bezeichnung für den männlichen Schniedelwutz einführen. Die Engländerin schlägt Gentleman vor. Denn er steht vor jeder Dame auf, meint sie. Ja. Die Französin hält Sensation für besser. Denn er geht von Mund zu Mund, meint sie. Oh ja, die Franzosen. Meint die Russin, ich würde ihn Partisan taufen. Dann man weiß nie, kommt er von hinten oder von vorne. Ja. Genau. Haben wir noch einer? Ja, genau. Die Studentin, die blonde Studentin an der Münchner Kunstakademie bekommt ein Kind. Ihr Vater nimmt sie ins Verhör und fragt, Schatz, war es einer der Studenten? Ja, Papa, schluchzt die Kleine. Es war ein Ausländer. Weißt du denn, wie er heißt? Ja, I'm sorry. I'm sorry. Dankeschön, I'm sorry. Backe, backe, Kuchen, der Bäcker hat gerufen. Das ist hoffnungslos. Blockbuster am Freitag. Hier kommt erst der Spaß und dann das Vergnügen. Kapiert? Ja, das nenne ich Unterhaltung. Jetzt gehen wir mal ins Kino. Aufi. Da geht es um einen Teddy. Wir singen den Donnersong. Wenn du den Schall des Donners hörst, mach dir nichts ins Hemd. Schnapp deinen Donnerbuddy und sing ganz ungehemmt. Fick dich, Donner, leck mich doch am Sack. Du Arschloch kannst mir gar nichts, du bist nur Gottes Kack. Thank you. also absolut göttlich. Ja? Genesis, Cat Perry. Ja. Yo, abgefahren! Abgefahren. Gibt's eigentlich noch eine Steigerung für abgefahren? Abgefahren! Einfach näher dran. So many ways to love ya, maybe I can break you down. There's so many ways to love ya, got me like, oh my God, I'm so in love. I found you finally, you make me wanna say, oh, oh, oh, oh. Hier geht's mit Power ins Wochenende nach Tremmer. Willkommen! Wir gehen mal kurz in die Werbung. Leute, die Situation ist grausam. Was geht denn hier ab? Überraschung! Aber jetzt kommt's. Jetzt kommt die Werbung. Rüsselsheim. Die Opel-Aktionsmodelle gibt's jetzt mit Preisen zum Abfahren. Zum Beispiel der Opel Astra. Sieger im DEKRA-Qualitätsreport 2012. Mit MP3-Radio, Klimaanlage und Zentralverriegelung schon ab 13.990 Euro. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Jetzt live bei allen teilnehmenden Opel-Partnern oder unter opel.de. Opel. Wir leben Autos. Pink is back. Und Sie sind live dabei. Hitradio Ohr bringt Sie zum Live-Album-Lounge-Event. 14. September, Zirkus Krone München. The Truth About Love. Ab 10. September Radio an und exklusive Tickets gewinnen. Da Darauf fährt ganz Deutschland ab. Die Opel-Aktionsmodelle Corsa, Astra und Meriva mit Preisen zum Abfahren. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House, die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ober. Na, hatten Sie bei Ihrem letzten Einkauf auch Parkplatzprobleme? Wurden Sie schlecht beraten? Und haben nichts gefunden? Dann kommen Sie lieber gleich nach Aachen, denn hier finden Sie genau das, was Sie suchen. Aachen, Ihre Einkaufsstadt mit Herz. Mitten in Baden. Oh ja, wir waren jung und ausgelassen. Haben gescherzt, geredet, geweint, gelacht. Im Sommer auf der großen Terrasse gechillt. Und ich habe sogar meinen Mann hier kennengelernt. Und jetzt erzählt mir meine Tochter von ihrem Capo. Ich denke, da sollte ich unbedingt mal wieder hin. Bistro Cappuccino Toscana im Herzen von Gengenbach. Damals wie heute, Teil meines Lebens. Hit Radio Ohr, einfach näher dran. Im Moment werden die Radioeinschaltquoten ermittelt. Marktforschungsinstitute rufen überall in der Ortenau und im Kinzigtal an. Und fragen Sie, welchen Radiosender Sie hören. Wir von Hitradio Ohr haben eine Bitte. Wenn bei Ihnen das Telefon klingelt, unterstützen Sie die Arbeit der Interviewer und nehmen Sie sich einen Moment Zeit für die Umfrage. Danke, danke. Radio Ohr, einfach näher dran. Psst, leise, jetzt sei doch nicht so laut beim Graben. Tiefer, da passt unser Müll doch noch gar nicht rein. Na, das geht doch auch einfacher. Mit Merb, meinem Entsorgungs- und Recyclingberater. Ob Bauschutt oder anderer Müll, wir entsorgen alles. Umweltschonend, fachgerecht und schnell. www.merb.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, Donnerstag, Freitag, Samstag ist das Codex geöffnet in Aachen. Da, da, da. Da geht's ab. Heute zum Beispiel ist die vierte und letzte Schaumparty dieses Jahres. Das Wetter passt ja optimal dazu. Einlass ab 22 Uhr nach Schwemme. Und ab 23 Uhr kommt dann die Live-Übertragung direkt aus dem Club. Ja, super. Codex Club in Aachen. Connection complete. Morgen, Samstag. Pflaumen- und Zwetschgenfest. Nicht nur in Bühl, sondern im Codex ist die Afterparty. Nach dem Zwetschgenfest ins Codex. Nach der Party ist nämlich vor der Party. Und ihr bekommt pro mitgebrachter Pflaume oder Zwetschge 5 Euro. Aber maximal 3 Stück gelten nur. Und bis 24 Uhr geht dieses Angebot leider nur. Unter codex-club.de. Codex Club in Aachen. Und morgen sind auch die Ibiza Hot Gogos da. Die werden tagsüber wahrscheinlich das Zwetschgenfest unsicher machen. Hey! So, langsam mal, nach dem zweiten Werbeblock machen wir auch ein 90- oder 80er-Spezial. Das machen wir jetzt hier. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow. Wow! Aber erst noch an den Sommer denken. Mann, seht euch die Bräute an. Wow. Für eine Handvoll Dollar. Volle Dröhnung, Action, Bier und Silikon. Yeah. Bad attitude. Two very enthusiastic thumbs up. QFN. Out of control, mind-numbing, self-destructive. Respect the music. Not really a big 90er Spezial. Turn it up. Stand by for action. Yeah. you respect the music. Don't belong to them, Jeff, and always slam Cadillac Jack back in the air chair on TCM Power Radio. that crap, I'ma know it all. I got my own life, you got your own life. Live your own, never set me free. Mind your business and live my business. You know everything, Papa know it all. Very little knowledge is dangerous. Stop bugging me, stop bothering me, stop bugging me, stop fussing me, stop fighting me, stop yelling me. It's my life. It's my life. Set me free, so you bet, so you lie. What you see is what you get. Listen to people and sort things out. Things I do them no more. Things I say them no more. Changes come once in life. Stop forgive me, stop bothering me. Stop forgive me, stop forcing me. Stop fighting me, stop killing me. Stop telling me, stop seeing me. It's my life. It's my life. Alles Überhämmer aus den 90ern. Kurz vor 22 Uhr. Ihr seid hier vollkommen richtig, Nachtschwärmer. Und diese Songs, das war nämlich ein Pflichtsong, auch für mich und für jeden DJ. Ja? Dankeschön. Okay. Yeah. Yeah. It's summertime for celebration, get a glass out. And we can do this until we pass out. Everything in my life ain't what it seems. I'm a star and I put my podcast out. Too much clubbing just to go back to sleep. Yeah. Not enough loving, but I'm in too deep. Yeah. Too much shopping, and all I care about is sex and heavy bass. Sitting there singing this song like I live a very wild lifestyle. Everybody says that I gotta get a grip. Yeah, disturbing London, baby, we about to branch out. But I let Sunny E give me the slip. We gotta fight. Yeah, we bring the stars out. We bring the women and the cars and the cards out. What I want is what you want. There's nothing crazy about me. Yeah, I mean, like. Andi ist wieder, da geht's wieder rund. Peggy, Sommertime. Und unsere Sommertradition ist zuzusehen, wie Al durch seine Hosen schwitzt. Das kennen wir, aber jetzt liegt was anderes an. Oh, Al, es ist höchste Zeit für eine eheliche Heimsuchung. Was soll ich eigentlich machen? Tja, wir könnten spielen, bring den großen bösen Wolf rüber zu der kleinen Peggy. Weißt du in Ekstase und ich blase. Tja, und das wär's dann gewesen. Das wär's dann. Ich will das nicht. Ach, schau dir dein Winseln, bis es vorbei ist. Jetzt wird's heiß, Amigos. Power. Fun. Da blitzt es in den Boxen. Everybody clap your hands to the funky beat. Oh, when I make this red, just you wanna

Na, haben alle gedacht, Paul Kalkbrenner kommt. Nein, der Musikteppich ist von Paul Kalkbrenner. Der Rest ist Police. Super stark gemacht. Hey, Sie, nicht aufs Klo gehen. Nein, nicht umschalten. Jetzt kommt die Werbung. Autokauf ist Vertrauenssache. Das Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck steht seit über 40 Jahren für Kompetenz und Vertrauen. Nutzen Sie den Service unserer Werkstatt für alle Fabrikate. Unsere Autovermietung mit unschlagbaren Angeboten, zum Beispiel einem Mercedes Sprinter, 9-Sitzer inklusive Versicherung ab 49 Euro pro Tag. Oder bei Bedarf unseren 24-Stunden Abschleppservice. Mitsubishi Autohaus Frascoja in Kappelrodeck. Rundum gut versorgt. Kultur der Ortenau. Ein Bier aus der Familienbrauerei Bauhöfer. Da legst du nieder. Jetzt gibt's wieder das Oktobergold. Und nicht nur vom Fass, sondern auch aus der Flasche. Mit drei tollen Motiven. Ja, da fühle ich mich wieder heim. Und das Festeln macht doppelt so viel Spaß. Familienbrauerei Bauhöfer. Braukultur der Ortenau. Seit über 160 Jahren. www.ulmer-bier.de. Maximum Clubbing, die Radio Show live aus dem Codex Club Aachen. Urban Mashup Sound, Electropop, House. Die Hot Tunes von den Plattentellern dieser Welt. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Jeden Freitag mit DJ Rockhounds and Friends, Vision Factory, DJ Tarzan, Miami Ice, Cool Times, DJ Metric, Paula PK, Alex Christensen. Maximum Clubbing, immer freitags ab 23 Uhr, live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hit Radio Ohr. Lust auf Karriere? Dann sollten Sie jetzt mal auf wissen-hoch-3.de klicken, die Internetseite der Gewerbeakademie. Wir bieten Ihnen berufliche Weiterbildung, die Sie wirklich weiterbringt. Also gleich informieren. www.wissen-hoch-3.de. So, morgen fahren wir nach Gutach. Oh ja, da gibt es doch die tolle, über 1000 Meter lange Sommerrodelbahn. Ja, und den Park mit allen Sinnen. Hören, fühlen, riechen, spüren. Und wir können zu den Vogtsbauernhöfen und hautnah erfahren, wie das Leben vor 400 Jahren ausgesehen hat. Das wird ein toller Tag. Na dann, auf nach Gutach im Kinzigtal. Rüsselsheim. Die Opel-Aktionsmodelle gibt's jetzt mit Preisen zum Abfahren. Zum Beispiel der Opel Astra. Sieger im Dekra-Qualitätsreport 2012. Mit MP3-Radio, Klimaanlage und Zentralverriegelung schon ab 13.990 Euro. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Jetzt live bei allen teilnehmenden Opel-Partnern oder unter opel.de. Opel. Wir leben Autos. Ich liebe Leder auf meiner Haut. Und wenn meine Frau fragt, wo ich war, im Lederhaus aus Leidenschaft. Christina Trebes bei den schönen Taschen. Becks and More, Christina Trebes, Offenburg Hauptstraße. Darauf fährt ganz Deutschland ab. Die Opel-Aktionsmodelle Corsa, Astra und Meriva mit Preisen zum Abfahren. Heute Abend, Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute Freitag geht's wieder ab im Codex. Heute ist die vierte und letzte Jean-Party. Ja, ja. Einlass 22 Uhr und ab 23 Uhr die Live-Übertragung via bei Hit Radio. Das wisst ihr ja schon. Codex Club in Aachen. Und morgen Samstag. Da ist die Pflaumen- und Zwetschgefest After Party. Nach der Party ist vor der Party. Ihr wisst ja, Zwetschgenfest in Bühl. Und nach dem Zwetschgenfest geht man ins Codex. Pro Pflaume und Zwetschge bekommt ihr 5 Euro Freiverzehr morgen. Aber maximal 3 Stück und nur bis 24 Uhr. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Hey, was ist denn das? Was ist denn hier los? Ich steh drauf. Move your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Oh, my, baby, let me love you now. you change the way you kiss me. Super. 22.22 Uhr gleich am Freitagabend. Nachtschwärmer Spezial. Okay, jetzt hören wir kurz mal bei Two and a Half Men rein, aber immer noch mit Charlie Harper. Also die neue, also mit dem neuen, das haut mich mal nicht vom Hocker. Das ist also meine persönliche Meinung, aber vielleicht kommt es noch, wird es noch besser. Aber jetzt wollen wir mal hauen. Hey, ja. Wie geht's uns, finanzmäßig? Nicht allzu gut. Weißt du, dass du seit 9 Monaten keinen bezahlten Job mehr hattest? Und weißt du, dass Urin gegen Fußpilz hilft? Und hiermit erkläre ich euch zu Spinner und Durchgeknallte. Das kommt daher, weil du mein Leben schon immer als Urinprobenbecher missbraucht hast. Oh. Entschuldige mal, aber du redest hier immer noch von dem alten Charlie. Der neue Charlie wollte eine Beziehung mit Tiefgang und Substanz. Indem du eine Fremde in deinem Schlafzimmer einsperrst und sie 48 Stunden lang knallst? Okay, mea culpa. Klar weiß ich's, ich bin ein Arschloch, kein Idiot. Man kann allerdings auch beides sein. Bertha, haben Sie Charlie gesehen? Ist nicht in seinem Bett? Nein. Ohnmächtig vor dem Klo? Nein. Reibt er die Volleyballmädchen mit Öl ein? Nein. Dann kommt nur noch Krankenhaus, Gefängnis oder Bar in Frage. Ich gehe das Branchenbuch holen. Weißt du noch, wie die Blondine einen Toaster nach dir geworfen hat? Ja, das weiß ich noch. Und die Yogalehrerin, die den Feuerlöscher durch deine Windschutzscheibe geworfen hat. Ja, ja, ja. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like

already here, and now the dudes are lining up, 'cause they hear we got swagger, but we kicked them to the curb unless they look like Mick Jagger. I'm talking about everybody getting crunk, crunk. Boys try to touch my junk, junk. Gonna spend it if you're getting too drunk, drunk. Now, now we go till they kick us out, out of the police shut us down, down. Police shut us down, down. Police shut us down. Ja, nach Schimmer um 22.31 Uhr. Gut. In Kinzigtal, im überfüllten Zug, sucht ein Mann einen Sitzplatz und erblickt eine Bäuerin. Neben ihr steht ein Korb und er beschließt, sich auf den Korb zu setzen. Erschrocken ruft die Frau: Vorsicht, die Eier! Wieso? Sind da Eier drin? Fragt er. Sie? Nee, Stacheldraht. Ja, ja, genau. Das ist der Freitag. Ein Mitarbeiter des Beerdigungsinstitutes soll die Urne des verstorbenen Mannes zur Witwe bringen. Unterwegs stolpert er, verliert die Urne, die geht auf und die ganze Asche liegt auf der Straße rum. Und der Wind hat's verweht. In seiner Not nimmt er etwas Asche aus einem Müllbehälter, der da rumsteht, und bringt der Witwe die Urne. Diese öffnet sie, schaut hinein, meint: Das ist nun alles, was sie von meinem lieben Mann übrig geblieben ist. Ein Häufchen Asche und drei Eierschalen. Ja, hey, yo. Voll abgefahren. Breakdown. Sehen Sie, ein Wahnsinniger. Jenseits des Menschen.

Buchen Sie sich die Kreuzfahrt Ihrer Träume. Lassen Sie sich verwöhnen und entdecken Sie die Magie der Meere. Mit Derpart Reisebüro Rade, Ihr Experte für Kreuzfahrten. Derpart Reisebüro Rade in Offenburg, La, Kehl und Achern. Leise, jetzt sei doch nicht so laut beim Graben. Tiefer. Unser Müll doch noch gar nicht rein. Na, das geht doch auch einfacher. Mit Merb, meinem Entsorgungs- und Recyclingberater. Ob Bauschutt oder anderer Müll, wir entsorgen alles. Umweltschonend, fachgerecht und schnell. www.merb.de. Jedes Jahr gibt es hunderte neue Parfums, unzählige neue Mode, Schmuck, Accessoires, tausende neue Dessous und massenhaft neue Kosmetikprodukte. Aber keine Sorge, denn gemeinsam finden wir die Schönheitsprodukte, die zu Ihnen passen. Parfümerie Weber, Kompetenz für Ihre Schönheit seit 111 Jahren in Offenburg, direkt an der Hauptstraße. Wein, Vibe, ich bin die Chantal und Gesang. Mit dem Wein können wir Ihnen helfen. Um den Rest müssen Sie sich selber kümmern. Weine der Gengenbacher Winzergenossenschaft. Tradition und Moderne vereint im Besten aus der Traube. www.gengenbacher-winzer.de. Heute Abend. Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute ist die vierte und letzte Schaumparty dieses Jahr. Und das Wetter ist ja bombig, dafür spitzenmäßig. Übrigens, letzten Freitag, die Facebook-Gefällt mir-Party, die war der Wahnsinn. Aber ihr könnt ja die Bilder anschauen auf codex-club.de. Also, die letzte Schaumparty heute Freitag, Einlass 22 Uhr. Codex-Club in Aachen. Morgen Samstag, Pflaumen- und Zwetzgenfest. Afterparty. In Bühl ist ja das Zwetschgenfest und nach dem Zwetschgenfest geht man ins Codex. Und da gibt es auch ein Lucke-Lucke-Geierbocke sozusagen. Wer nämlich eine Pflaume und Zwetschge mitbringt, bekommt je 5 Euro. Aber maximal nur 3 Stück und nur bis 24 Uhr. Ein Haken muss ja dran sein. Und dann sind morgen die Ibiza Hot Go-Go Girls auch noch da. Und nachher, nach den Nachrichten, da schaltet sie um direkt ins Codex. Das wisst ihr ja schon. Codex Club in Aachen. Connection complete. Wow! Wow! Und das ist der heißeste Club im Universum. Die coolsten der Coolen dürfen sich da überhaupt anstellen. Super stark, hä? Men at Work Down, Down Under. Ein starkes Programm. Und alle drehen auf. Hey, ihr Pfeifen, euch fehlt der Schwung. Geh auf Maximum, auf Maximum. One, two, three, together. Hit Radio Ohr. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Einfach näher dran. Noch ein kleiner Hinweis, am Freitag, den 21. September, findet in Eckhard Zweier das Abendrot-Festival statt, auf der Viehweide, in der Lagerhalle auf der Viehweide, ja? 6 DJs, Riesenlasershow und so weiter, da verlose ich nächsten Freitag Karten. Meine Minuten sind gezählt. Nachtschwärmer, allen ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Ja. Was ist mit dir? Oh Gott, ich hasse meinen Job. Das wissen wir doch, Herr. Aber nächsten Freitag bist du ja wieder da, oder? Oh, so eine Scheiße. Wieso? Da findet doch schon mein Mitternachtswahnsinnsausverkauf statt. Ah, was? Das heißt, falls ich einen mache. Ich bin mir sicher, du bist dir. It's Party Time. Ist das nicht der helle Wahn, Shirley? Dum, dum, dum, dum. Der fantastische Freitag. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. I wanna kiss you. But if I do, then Cupid got my ass squeezed by sexy Cupid. Guess he wants to play, wants to play. I love game, I love game. Hold me and love me. Just wanna touch you for a minute. Maybe 3 seconds is enough for my heart to quit. Let's have some fun, this beat is sick. I wanna take a ride on your disco stick. Don't think too much, just bust that kick. I wanna take a ride on your disco stick. Let's play a love game. and it involves some heavy touching, yeah. You've indicated your interest, I'm educated in sex, yes, and now I want it bad, I love game, hold me and love me, just wanna touch you for a minute, maybe 3 seconds is enough for my heart to quit, have some fun, this beat is sick, I wanna take a ride on your disco stick, don't think too much, just bust that kick, I wanna take a ride on your disco stick, let's play a love game. Hitten. Hammer. Hoffentlich sind in dem Kasten da genug Batterien, denn jetzt geht's richtig rund. Ja, jetzt geht's um 2 Minuten rund, knapp 2 Minuten. Hallo. Qui dit taf, te dit les thunes. Qui dit argent, dit dépense. Qui dit crédit, dit créance. Und da gehen auch schöne Grüße ins Elsass. Qui dit assis dans la merde, qui dit amour. Aber sonst ins zweite Radioland überall hin. Divorce, qui dit proche, te dit deuil. Car les problèmes ne viennent pas seuls. Qui dit crise, te dit monde. Et qui dit famille, dit tiers monde. Et qui dit fatigue, dit réveil. Encore sur de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. Und mein Freund Oliver Kalkofe wird den Abspann besprechen. Tja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Länger hält man dieses Gesabbel auch nicht aus. Vielen Dank an den zauseligen Schnarchlappen. Der kommt gleich wieder in sein Körbchen. Selber schuld. Und bitte rufen Sie nicht mehr an. Ihre Probleme interessieren uns ohnehin einen Scheiß. Aus Deutschland und der Welt. Hitradio Ohr. Die Nachrichten. Im Studio Friederike Breyer. Die Lufthansa und ihre